Auf der Rückreise erfolgt am 4. Mai jener durch seinen Landesherrn vorbereitete und Luther mitgeteilte Überfall, der ihn auf einige Zeit aus den Augen seiner Feinde bringt. Denn niemand sucht auf der starken Wartburg in dem Junker Georg den umstrittenen Reformator. In Worms hat sich inzwischen der Kaiser mit dem Papst versöhnt und gegen den König von Frankreich verbündet. Am selben Tage, da er mit dem Papst einig wird, verhängt Karl, hierin zum ersten Mal sehr persönlich auftretend, im Wormser Edikt die Reichsacht über Luther, legt es aber erst, als die Widerstrebenderen unter den Fürsten abgereist sind, der Versammlung vor. Zugleich wird verfügt, dass kein Buch ohne geistliche Zensur gedruckt werden dürfe. Die Bücher Luthers sollen verbrannt werden. Junker Jörg auf der Wartburg macht sich aber daran, die Übersetzung der Bibel mit aller Gründlichkeit vorzunehmen. In ihr hat er zugleich, dem Brauch der sächsischen Hofkanzlei folgend, die hochdeutsche Schriftsprache angewendet und ihr durch den großen Erfolg seines Werkes zum Heile deutscher Volkseinheit sogar in Niederdeutschland und in der Schweiz zum Siege verholfen. Das Neue Testament ist bereits 1522, das Alte erst 1534 erschienen. Durch den Kanzler Spalatin bleibt Luther zugleich in Verbindung mit der Welt. Flugschriften und Schreiben aller Art flattern aus der Wartburg hinaus. Christengemeinden im Sinne der Freiheit des Christenmenschen bilden sich vor allem im Kursächsischen. Die altkirchlichen Einrichtungen verfallen. Eifrige Unterführer treten auf, so besonders Luthers früherer Kollege Karlstadt. Er fordert die Aufhebung des Zölibats, das Abendmahl unter beiden Gestalten und Abschaffung der Beichte und der Bilder, die ihm als Götzendienst erscheinen. Besonders radikal tritt Gabriel Zwilling, ein früherer Zwickauer Augustiner, auf, der zu Beginn 1522 in Wittenberg einen Bildersturm hervorruft. Damit beginnt die Reihe der sinnlosen Verwüstungen, die mit dem deutschen Kunstgute aus dem Mittelalter an verschiedenen Orten so jammervoll aufräumt. Wie eine Seuche geht diese kunstfeindlichste Bewegung, die es je gegeben, über die deutsche Erde. Wir sehen, wie von diesem Wahnsinn befallen, in dem Münster der Wiedertäuferzeit der berühmte Beldensnyder gegen sein eigenes Werk als Sündhaftigkeit wütet. Schon erscheint der Tuchmacher Storch in Wittenberg als Sendling Thomas Münzers aus Zwickau. Wie dieser fühlt er sich unmittelbar vom Heiligen Geist beseelt. Er erkennt auch die Bibel nicht mehr an, nur die göttliche Eingebung. Luther fühlt die kommenden Gefahren. Er merkt es, wie der Kurfürst Friedrich der Weise mit Rücksicht auf das Reichsregiment anfängt, schwierig zu werden. Freiheit ist nur für den Menschen, der in sich selber Zucht zu halten vermag. Die Schwarmgeister aber führen im Namen der Freiheit Axthiebe gegen die Freiheit. Luther erscheint in Wittenberg und stellt das Treiben ab. Er belässt die alten Kirchenverhältnisse. Das Neue soll sich allmählich aus dem Bedürfnis der neuen Gemeinden herausbilden. Karlstadt aber, fortan mit Luther zerfallen und ihn bekämpfend, wird vom Kurfürsten aus dem Lande gewiesen. Er ist 1541 in der Schweiz der Pest erlegen. Die neue Lehre greift um sich. Fürsten wie Philipp der Großmütige von Hessen und Albrecht von Brandenburg, der Hochmeister des Deutschen Ritterordens, treten zu ihr über. Kaiser Karl hat Deutschland wieder verlassen. Er will das übermächtig gewordene Frankreich demütigen. Als Enkel der Maria von Burgund erhebt er Anspruch auf das Herzogtum Burgund. Artois und Flandern sollen aus der französischen Oberherrschaft gelöst, die Dauphine, die Provence, Mailand und Genua dem Reich wiedergewonnen werden. Die Franzosen aber hoffen, sich Neapel zu erstreiten. In der ersten Zeit dieses Krieges ist der Kaiser durch eine Erhebung in Spanien schwer gehemmt. Seit 1525 aber ist er der fast unumschränkte Herr in seinem Lande und kann sich bedingungslos auf seinen Adel verlassen. Nach wechselndem Kampfe erobert der spanische General Prospero Colonia die Stadt Mailand und am 27. April 1522 erringen die Kaiserlichen unter Georg von Frundsberg bei Bicocca einen Sieg. Bald darauf tritt Karl von Bourbon, Konnetable von Frankreich, der mächtigste Vasall des Königs Franz, auf die Seite des Kaisers. aber der Patriotismus der Franzosen bringt die damit verbundene Erhebung in Südfrankreich zum Scheitern und der Prinz muss als landloser Flüchtling sein Vaterland verlassen. Nach erbittertem Hin und Her der Kämpfe in Italien und Südfrankreich erscheint Franz I. in Oberitalien und schließt die Kaiserlichen in Pavia ein. Zum Entsatz rücken mit Scharen von deutschen Landsknechten Karl von Bourbon und Georg von Frundsberg heran. Mit 13.000 Deutschen, 6.000 Spaniern, 3.000 Italienern und 2.100 Reitern besiegen sie in der großen Schlacht von Pavia am 23. und 24. Februar 1525 die Franzosen, deren Schweizer Truppen von den Landsknechten geworfen werden. Der Sieg ist zur Entscheidung des Krieges geworden, da sich unter den Gefangenen des blutigen Tages auch der König von Frankreich befindet. Ein verräterischer Bund Franz Sforzas in Mailand mit dem Papst sucht die schwer erkämpfte Machtstellung Karls nochmals zu erschüttern. Aber der kaiserliche Feldherr Pescara erweist sich gegen die Nachstellungen des Verrates als unerschütterlich. Durch scheinbares Eingehen auf die Gedanken der Verschwörer gelingt es ihm, ihre Pläne zu durchkreuzen. Er hat eben die drohende Gefahr abgewendet, als er, erst 36 Jahre alt, stirbt. Der König von Frankreich aber, der nach Spanien gebracht wird, muss für die Wiedererlangung seiner Freiheit im Frieden von Madrid am 14. Januar 1526 auf Mailand verzichten und das Herzogtum Burgund an Karl abtreten. Im Herzen ist er entschlossen, den Vertrag, den auch seine Stände ablehnen, zu brechen. Durch diesen Krieg mit Frankreich, wie auch durch die drei folgenden, erhält der deutsche Westen Ruhe. Siegt der Kaiser, dann kommen auch längst entfremdete Gebiete zum Reiche zurück. Allerdings wird er dann die Macht haben, die Glaubenssache in Deutschland einer raschen Entscheidung entgegenzuführen. Bis dahin aber gibt es nur halbe Maßnahmen, die der Reformation zugutekommen. In Deutschland hat sich inzwischen eine Tragödie ereignet. Die Reichsritterschaft, die keine richtige Lebensmöglichkeit mehr besitzt, schlägt unter Führung des trotzigen Franz von Sickingen gegen die geistlichen Fürsten los, um durch deren Beseitigung ihre Lage zu bessern. Aber der überraschende Vorstoß auf Trier im Spätsommer 1522 misslingt und gegen den Reichsritter verbünden sich der Pfalzgraf bei Rhein, der Trierer Erzbischof und Philipp von Hessen. Das Reichsregiment hat Sickingen geächtet und diesmal wird die Acht für ihn verhängnisvoll. In der Burg Landstuhl bei Kaiserslautern eingeschlossen und um die erwartete Hilfe betrogen, sieht Sickingen seine Mauern unter dem Feuer der feindlichen Geschütze zerbrechen und wird selbst durch eine Kanonenkugel tödlich verletzt. Er erliegt seiner Wunde am 7. Mai 1523. Der Landstuhl wie auch seine übrigen Burgen fallen in die Hand der Feinde, selbst die starke Ebernburg mit ihren 36 Geschützen. Die Reichsritterschaft ist nun um den letzten Rest ihrer Bedeutung gekommen. Das Reichsregiment kann sich nicht durchsetzen. Eine von Ferdinand gegen die Türken erbetene Hilfe, die unter ihrem Sultan Soliman dem Prächtigen gewaltig um sich greifen, kommt nicht zustande. Das Wormser Edikt erklärt ein Nürnberger Reichstag für undurchführbar. Binnen einem Jahr soll ein allgemeines Konzil auf deutschem Boden stattfinden, bis dahin aber der Zank verboten sein und die Prediger sollen nur das Evangelium und die Schrift lehren. Ein beschlossener Reichszoll scheitert an der Selbstsucht der Städte, der Fürsten und an der Weigerung der Niederländer. Das Reichsregiment siedelt schließlich, in seinem Ansehen schwer erschüttert, nach dem österreichischen Esslingen über. Zur Durchführung des Wormser Edikts ist drei Jahre nach seiner Erlassung noch nichts geschehen. Aber in Regensburg bildet sich ein Bund der kirchentreuen Kreise, in welchem sich die bayerischen Herzöge, Ferdinand von Österreich, der Erzbischof von Salzburg und 11 süddeutsche Bischöfe zusammenschließen. Sie werden in ihrem Gebiet das Wormser Edikt durchführen und ihren Untertanen den Besuch der Universität Wittenberg verbieten.